Frau Amstadiner, es freut sich, meine hoch zu verehrenden Herren. Es ist heute Sängerkampf, da wird auch gesungen werden. Schiedsrichter seid ihr bei dem Spiel der Lieder, drum setzt euch hier auf eure Stockerl nieder. Ihr Sänger durch Apollo groß, lasst jetzt die schönsten Lieder los. Macht's mit der Stimme nur keinen Gicks, am Text allein, da liegt ja nix. Und wenn bei einem von euch ihr Herren, die den schon etwas wagert werden, so höft euch Philomeler und nehmt's das Tempo schneller, dass ich das Tremolier nicht her, sonst kriegt's es keinen Preis auf Erd. Nehmt eure Harfen jetzt und tut vor allen Dingen aus vollen Hals die Liebe mir besingen. Den Preis mag ungeniert der Sänger fordern, ich werde die Liesel hier dazu beordern, dass sie, das wird die anderen alle fuchsen, dem Sing-Sang-Sieger Heirat ohne Mucksen. Und weil die Geschichte langweilig werden kann, so fangen wir gleich bei dem Letzten an. Wolfram von Dreschenbach. Drei, vier. Beginne.